Kundgabe 5415b. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.06.1952. Gottes Liebe und Fürsorge. Mithilfe seiner Diener, den Glauben zu wecken. Ihr empfanget den Beweis meiner Liebe und Gnade immer wieder von Neuem, denn ich komme immer wieder zu euch. Ich leite euch immer wieder mein Wort zu und erfülle euch immer wieder mit Kraft und Licht, auf dass ihr den Weg gehen könnet, der zur Vollendung führt. Ich bleibe bei euch bis an der Weltende. Ich weiß, dass ihr mich brauchet, dass ihr aus meiner Ansprache fortgesetzt die Kraft entzieht. Ich weiß, dass ihr Trost und Zuspruch benötigt. Und darum offenbare ich mich euch, denn ihr sollt glauben können an einen Gott der Liebe, der euch nicht allein lässet in eurer geistigen und irdischen Not. Denn der Glaube an mich drängt euch auch mir entgegen. Der Glaube an mich wirkt auch auf die Mitmenschen ein, mit mir Verbindung zu suchen. Und das bezwecke ich durch meine offensichtliche Kundgabe, durch mein Zuleiten des Wortes von oben, dass ihr die Mitmenschen in Kenntnis setzet und sie zum Glauben an mich zu bewegen suchet. Ohne Glauben sind die Menschen von mir getrennt. Es besteht keine Verbindung zwischen ihnen und mir. Sie haben sich völlig isoliert und sind aus meinem Liebestromkreis hinausgetreten. Die Folge ist Erkalten und schließlich gänzliche Verhärtung der geistigen Substanz. Und das bedeutet stets größere Entfernung von mir. Der Glaube an mich aber verringert die Entfernung und hebt sie zuletzt gänzlich auf. Darum tue ich alles, was den Menschen zum Glauben an mich helfen kann. Ich suche mir Eingang in die Menschenherzen, die durch ihren Glauben an mich mir die Tür öffnen. Und ich gehe nimmer von ihnen fort. Ich locke ständig neue Menschenkinder zu mir heran, indem ich jene bestimme, den Mitmenschen mein Wort zuzutragen, auf dass auch sie glauben lernen an einen Gott der Liebe, der auch zu ihnen spricht durch Mittler. Denn erst, so sie an mich glauben, kann ich direkt auf sie einwirken, und die Verbindung ist nun hergestellt zum Segen ihrer Seelen. Ich lasse darum keine Verbindung eingehen, die einmal geknüpft wurde. Ich trete immer wieder mit meiner Liebe und Gnade hervor. Ich lasse keine Trennung mehr zu. Ich suche den Glauben zu stärken und immer wieder meinen Einfluss geltend zu machen, bis ich erreiche, dass das Erdenkind ständig zum Vater rufet, dass es meiner Gegenwart bewusst ist, dass es sich mir gänzlich hingibt und somit den Abstand von mir völlig aufgehoben hat. Und dazu solltet ihr mir verhelfen, denn ich brauche euch zunächst, solange die Menschen mich noch nicht selbst gefunden haben. Ihr solltet ihnen die Anregung geben, dass sie sich selbst an mich wenden. Ihr solltet sie vorerst glauben lehren und das durch mein Wort, das euch aus der Höhe zugeht, das euch immer wieder meine Liebe und Gnade beweiset und euch überzeugt reden lässet von dem, was ihr von mir empfangen und als Wahrheit erkannt habt. Euch gebe ich in Fülle, auf das ihr austeilet denen, die nichts besitzen. Wenn euch also meiner Liebeausstrahlung berührt, wird euer Glaube gestärkt werden, so dass ihr nun auch diesen Glauben auf die Mitmenschen übertragen könnet und so die Verbindung herstellen zwischen ihnen und mir. Ich komme zu euch, weil ich durch euch den Weg finden will zu euren Mitmenschen. So lasset mich oft euch gegenwärtig sein und höret mich an, denn meine Liebe will euch beschenken. Sie will euch Geistesgut zuführen, auf das ihr ständig tätig sein könnet für mich und mein Reich, auf das ihr austeilen könnet denen, die bedürftig sind. Amen.